Erster, wenn ich in den Sprachen der Menschen und Engel rede, aber keine Liebe habe, bin ich nur wie lärmendes Metall. Zweiter, selbst wenn ich die Zukunft vorhersagen kann und alle Geheimnisse kenne, bin ich ohne Liebe absolut nichts wert. Dritter, auch wenn ich meinen Besitz verschenke oder mein Leben opfere, nützt mir das ohne die Liebe überhaupt nichts. Vierter, die Liebe ist geduldig und freundlich, wobei sie niemals neidisch ist, nicht prahlt und sich nicht überheblich verhält. Fünfter, sie verletzt keine Regeln und sucht nicht ihren Vorteil, da sie nicht nachtragend ist und nicht schnell zornig wird. Sechster, die Liebe empfindet keine Freude über Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich immer zusammen mit der Wahrheit. Siebter, die Liebe erträgt alles geduldig, da sie stets vertraut, niemals die Hoffnung verliert und in jeder Situation standhält. Achter, die Liebe wird niemals vergehen, während prophetische Gaben aufhören und das Wissen der Menschen eines Tages enden wird. Neunter, denn unsere Erkenntnis ist zurzeit noch unvollständig, genau wie unsere Fähigkeit, die Botschaften Gottes zu verkünden. Zehnter, wenn aber das Vollkommene erscheint, wird alles Unvollständige verschwinden, weil es dann nicht mehr gebraucht wird. Elfter, als Kind sprach und dachte ich wie ein Kind, doch als Erwachsener habe ich die kindlichen Gewohnheiten abgelegt. Zwölfter, jetzt sehen wir nur undeutliche Bilder wie in einem Spiegel, aber später werden wir alles klar erkennen, so wie Gott uns kennt. Dreizehnter, nun bleiben Glaube, Hoffnung und Liebe bestehen, aber die Liebe ist von diesen drei Dingen die bedeutendste.